aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht. Kulturkritische Fragen zu einem immer knapper werdenden Gut. Eine Sendung von Peter Leusch. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe bis vor einem Dreivierteljahr bei Tufi gearbeitet. Eine Milchverwertung im kaufmännischen Bereich als Leiter Customer Service. Und habe vor 2 Jahren eine Fusion mitgemacht, die also genau in der anderen Richtung war, dass wir ein milchverarbeitendes Unternehmen in Berlin geschluckt haben. Da teilweise auch die Mitarbeiter geschult habe, auch teilweise Leute mitbekommen haben, die damals gehen mussten. Und ein Jahr später fusionierte man mit Heilbronn und da waren wir in Köln in der Situation und man musste sich auf einmal darauf einstellen, dass man den Arbeitsplatz verliert. Michael Arpter aus Köln schildert, wie er arbeitslos wurde. Als das fusionierte Unternehmen seine Verwaltung nach Heilbronn verlegte, lehnte er das Angebot, mitzugehen, ab. Gut ausgebildet, berufserfahren, zuletzt in leitender Position, begab sich Michael Arpter zuversichtlich auf den Arbeitsmarkt. Die erste Ernüchterung bekam ich beim Arbeitsamt, als man mir eigentlich direkt sagte, aufgrund meiner Qualifikation, also da können wir für Sie gar nichts tun. Hab dann also viele Möglichkeiten in Anspruch genommen im Bekanntenkreis, also das private Netzwerk mal so ausprobiert, beziehungsweise gehört, kennt er nicht irgendjemanden. Bin bei diversen Unternehmensberatern gewesen und halt immer wieder die Situation gehört, ja, momentan sieht es ganz schlecht aus. Also was eine schlechtere Zeit konnte man sich gar nicht aussuchen, um quasi arbeitslos zu werden. Michael Arpter ist Anfang 40, verheiratet. Er hat 2 Kinder, 9 und 6 Jahre alt. Seine Frau ergänzte bislang mit einem 325-Euro-Job das Familieneinkommen. Zu Beginn seiner Arbeitslosigkeit schlug Arpter noch Stellenangebote aus, weil sie in puncto Verdienst und Fahrzeiten deutlich schlechter ausfielen als der verlorene Job. Inzwischen ist seine Akzeptanzschwelle kontinuierlich gesunken und das Arbeitslosengeld läuft bald aus. Doch neue Chancen bieten sich ihm nicht, während er in einer endlosen Bewerbungsschleife kreist, die zermürbt und am Selbstbewusstsein nackt. Zeitung, Internet, Bewerbungen schreiben und immer mit dem Erfolg halt, man kommt mal zu einem Vorstellungsgespräch, aber das war es dann letztendlich auch. Und dass man immer so Ups und Downs hat und man, also ich sag mal, ich bin froh, dass ich Familie habe, dass ich morgens einfach sag so, du stehst mit den Kindern auf, dass der Tagesablauf eigentlich geregelt ist, weil manchmal hat man schon so das Gefühl, man wird sich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen. Und wenn man halt Nachrichten guckt oder liest, hat man auch das Gefühl, dass es sicherlich in der nächsten Zeit nicht besser wird. Längst trifft das Schicksal der Arbeitslosigkeit nicht mehr nur schlecht ausgebildete Arbeitskräfte oder ältere Arbeitnehmer kurz vor der Verrentung. Mittlerweile sind fast alle Berufsgruppen davon betroffen. Michael Arpters Fall ist dafür nur ein Beispiel. 4,6 Millionen Arbeitslose in Deutschland, eine Quote von 11,1%, meldet die Bundesanstalt für Arbeit im März. Die Zahlen sind so hoch wie seit der frühen Nachkriegszeit nicht mehr. Und hinzu kommen noch all jene, die sich mangels Aussicht auf Arbeit gar nicht erst registrieren lassen. Die Weltwirtschaft lahmt. Deutschland verharrt im Reformstau und der Irakkrieg verdüstert die ohnehin trüben Aussichten noch mehr. Der Münchner Soziologe Ulrich Beck spricht in seinem Buch mit dem ironischen Titel »Schöne neue Arbeitswelt« von einer »Brasilianisierung des Westens«. Er behauptet, dass in den Volkswirtschaften der ersten Welt Phänomene von Unsicherheit und Unübersichtlichkeit zunehmen, wie man sie bislang nur aus Ländern der dritten Welt kennt. Konkret: Immer weniger Menschen führt ihr Berufsweg in feste lebenslange Anstellungen. Immer mehr müssen mit Jobs und befristeten Arbeitsverhältnissen zurechtkommen. Nicht wenige Akademiker hangeln sich von einem Forschungsprojekt zum nächsten, ohne jemals eine feste Stelle oder gar einen unkündbaren Arbeitsplatz zu erlangen. Gehört der Beamte auf Lebenszeit einer aussterbenden Spezies an? Inzwischen nehmen selbst Politiker, die ansonsten um große Versprechungen keineswegs verlegen sind, das Wort Vollbeschäftigung kaum mehr in den Mund. Augenscheinlich befindet sich die Arbeitsgesellschaft in einer schweren Krise. Das Problem beschäftigt nicht nur Ökonomie und Politik, sondern auch die Sozialwissenschaften. Brigitte Rudolph lehrt Soziologie an der Universität München. Es wird seit vielen Jahren darüber gesprochen, über die Krise der Arbeitsgesellschaft. Und es werden meistens verschiedene Faktoren dafür genannt, nämlich zum einen die Globalisierung und die fortschreitende technologische Entwicklung. Und dadurch hat sich praktisch die Beschäftigung abgekoppelt vom Wirtschaftswachstum und von der Produktivität. Das heißt also, dass man mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft hohe Produktivitätssteigerungen erreichen kann. Und dadurch werden natürlich Menschen überflüssig, wenn man das so sagen darf. Es ist ja noch viele Jahre auch auf den Dienstleistungssektor gesetzt worden, dass der also Arbeiter der Industrie aufnehmen könnte und das Ganze kompensieren. Aber diese Vorstellung, die hat sich als sehr trügerisch erwiesen, weil im Dienstleistungssektor die Rationalisierungstendenzen ja noch am Anfang stehen. Also da kommt noch eine Welle auf uns zu, die wir noch gar nicht abschätzen können. Es gibt auch schon Hochrechnungen und Untersuchungen darüber. Und da sollte man sich also nicht täuschen. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zieht schließlich erhöhte Sozialausgaben des Staates nach sich, zu denen er aber infolge steuerlicher Mindereinnahmen immer weniger in der Lage ist. Die zwangsläufige Folge ist ein Abbau des Sozialstaates, man mag es wollen oder nicht. Das Schicksal der modernen Gesellschaft scheint mit dem der Arbeit aufs Engste verbunden. Die Philosophin Hannah Arendt gehört zu jenen Denkern, die die problematische Seite dieser Verbindung schon früh erkannt haben. 1959 schrieb sie hellsichtig: Was uns bevorsteht, ist eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist. Und sie fügt warnend hinzu: Was könnte verhängnisvoller sein? Hannah Arendts Sätze waren nicht spekulativ, sondern entsprangen einer philosophisch-historischen Analyse der modernen Arbeitsgesellschaft in ihrem Buch Vita Activa oder vom tätigen Leben. Die Brisanz ihres Fazits spiegelt sich heute in den Ängsten einer ganzen Generation wider. Der Sozialpsychologe Heiner Keub von der Universität München hat dazu Untersuchungen vorgelegt. Wir haben über Jahre mit Jugendlichen geforscht und da vor allem die Bedeutung der Arbeit für die eigene Identitätsentwicklung untersucht. Und da sieht man eben schon bei Jugendlichen, wie ungeheuer wichtig für sie doch ist, in diesem Erwerbsbereich einen Platz zu finden. Und es ist bei den Ängsten von Heranwachsenden eine Top-Angst in der Rangreihe der angstbesetzten Themen ganz oben. Bei 12- bis 16-Jährigen ist die größte Angst, mal später keine Berufstätigkeit zu finden. Und wenn ich mich da an meine eigene Kindheit und Jugend erinnere, das war überhaupt kein Thema. Es ging eher um die Frage, wird man denn dann auch das Richtige studieren oder wird man seine wirklichen Wunschberufe erreichen können oder nicht. Aber da hat sich eben was Entscheidendes verändert. Und ich denke mir, wenn im politischen Raum die Konzepte alle noch immer so daherkommen, wir schaffen es wieder, eine Vollerwerbsgesellschaft zu werden, dann sind natürlich auch die Kinder und die Jugendlichen ganz auf dieser Linie und leiden dann natürlich auch entsprechend, wenn sie dort nicht reinkommen. Und die Gruppe ist ja nicht unerheblich, die den Sprung nicht schafft in die Erwerbsarbeit hinein. Der Kopf ist leer, das nervt. Der Arsch ist schwer, das nervt. So viele Fernsehshows, das nervt. Arbeitslos, das nervt. Nix im Portemonnaie. Ich flieg überall raus, ich steig aus. Und ich leg mich in die Sonne, ich knall den Tag in die Tonne. Ich stell ne Flasche vor mich hin und stell mir vor, es wär was drin, ja. Ich leg mich in die Sonne, ich knall den Tag in die Tonne. Der ganze Stress wird mir zu heftig, ihr könnt mich alle mal. Die Arbeitslosigkeit stellt nicht nur ein ökonomisches Problem dar. Gefordert ist ebenso die Politik, insofern sie Rahmenbedingungen setzen muss, aber auch die Gesellschaft in der Frage, wie sie die sozialen Folgen bewältigt. Der Arbeit, vor allem der Erwerbsarbeit, kommt eine Schlüsselrolle in der modernen Gesellschaft zu. Arbeit verschafft Einkommen und soziale Absicherung, vermittelt Status und Anerkennung, stiftet Lebenssinn. Aber in einer Zeit, wo die Erwerbsarbeit zu einem immer knapperen Gut wird, stellt sich die Frage, warum spielt die Arbeit heute eine so zentrale Rolle? Und was bedeutet eigentlich Arbeit für den Menschen? Der Ökonom und Soziologe Gerd Mutz aus München skizziert die Dimensionen im Verhältnis von Mensch und Arbeit. Wenn Sie neue Menschen kennenlernen und ins Gespräch kommen, was fragen Sie? Das Erste, was Sie fragen, ist, was machst du? Und gemeint ist, was machst du in der Erwerbsarbeit? Und dann die Frage, was machst du darüber hinaus? Davon werden wir uns auch in den nächsten Jahrzehnten nicht lösen können, dass wir einander positionieren, indem wir fragen, was tust du eigentlich in dieser Gesellschaft? Das ist die soziale Dimension, die von entscheidender Bedeutung ist, denke ich, für die Zukunft auch der Arbeitsgesellschaft und der Tätigkeitsgesellschaft. Das Weitere ist aber die psychische Dimension. Es gibt so etwas wie Erfüllung über Tätigkeit. Das, was wir beispielsweise viel stärker in der Eigenarbeit haben, nach eigenen Maßstäben etwas herzustellen, was ich nicht für den Markt gebrauche, also irgendjemand verkaufen möchte, sondern irgendjemand vielleicht schenken möchte oder für mich selber tun möchte. Es ist etwas, eine Arbeitstätigkeit, in der ich sehr viel mehr Erfüllung finde, in der ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und das Ganze hängt natürlich zusammen, die ökonomische Dimension hängt mit der sozialen zusammen und die psychische natürlich auch wieder mit der sozialen Dimension. Und ich denke, das ist genau eine Problematik, die zunehmend aus dem Blick geraten ist, indem wir beispielsweise Arbeitslosigkeit immer auch nur von der ökonomischen Dimension her sehen. Die überragende Bedeutung der Arbeit ist jedoch eine späte historische Gestalt. Pornos, das griechische Wort für Arbeit, kann man auch mit Mühsal oder Not übersetzen. Darin spiegelt sich die Anschauung der Antike. Sämtliche Formen von Lohnarbeit, handwerklicher Produktion oder kaufmännischer Erwerbstätigkeit trafen auf Geringschätzung. Sie alle stellen nur Mittel zum Leben bereit und gehören deshalb, so Aristoteles, ins Reich der Notwendigkeit und Unfreiheit. Allein das öffentliche Handeln überschreite die Erfordernisse des bloß physischen Daseins und führe den Menschen zu seiner eigentlichen und freien Existenz. Nicht die Arbeit und das Ökonomische, sondern die Teilhabe am politischen Leben verleiht dem antiken Menschen soziale Wertschätzung und kulturelle Identität. Die Antike taugt aber nicht zum Ideal. Sie bildete eine Sklavenhaltergesellschaft und ihre Demokratie beschränkte sich auf die freien männlichen Bürger. Ausgeschlossen waren die Frauen, die Fremden und die Sklaven. Aber der Blick auf die Antike schärft das Bewusstsein für den historischen Wandel des Arbeitsbegriffs und seine Karriere in der Neuzeit. Einen Meilenstein auf diesem Weg markiert die protestantisch-kalvinistische Ethik. So lautet die berühmte These von Max Weber. Die protestantische Ethik wertet die Arbeit ungemein auf. Untätigkeit gilt ihr als verwerflich, Arbeiten hingegen als ein gottgefälliges Tun. Denn die Arbeit schafft und vermehrt jene Güter, in denen sich Anerkennung des Himmels spiegelt. Die Früchte der Tüchtigkeit sind Anzeichen dafür, dass der arbeitsame Mensch dereinst Gnade vor Gott findet. Nun verkörpert die Arbeit nicht mehr jenen Fluch des Alten Testaments, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Arbeit birgt vielmehr eine hoffnungsvolle Verheißung. Durch Arbeit vermag der Mensch Rechtfertigung vor Gott, der Welt und sich selbst zu finden. Max Weber ist sicherlich auf unserer westlichen Seite der Protagonist, der das sehr gut zum Ausdruck gebracht hat. Das Werden eines Berufsmenschen über Arbeit und wie sehr uns diese protestantische Ethik prägt. Wir haben aber vergleichbare Formen genauso im asiatischen Raum. Wir haben den Konfuzianismus, der etwas Ähnliches zum Ausdruck bringt, nicht als eine Religion, wie viele glauben, sondern als ein weltliches Denkgebäude, welches den Menschen einen Platz gibt in der Welt durch Arbeitsbeziehungen. Das, was ich mir an Reichtum erschaffe, die Positionen, die ich hier im Leben habe, transzendieren mich. Das ist der ganz einfache, simple konfuzianische Gedanke. Das heißt, wir haben es in östlichen Philosophien genauso aufgehoben. Es ist ein Stück weit die Befreiung aus feudalen Verhältnissen, aus Abhängigkeitsverhältnissen und die Möglichkeit, das Leben in die eigene Hand zu nehmen, und zwar durch Arbeit sich selbst und seine Lebensverhältnisse zu erschaffen. Im europäischen Kontext wandelte vor allem die protestantische Ethik das Bild der Arbeit. Aus einer physischen Notwendigkeit, wir müssen der Natur die Mittel unseres Weiterlebens abringen, wird ein moralisches Prinzip, Arbeit als Quelle von Wert und Würde. In der frühen Neuzeit fand darin auch das wachsende Selbstbewusstsein und die Ideologie des Bürgertums ihren Ausdruck. Nicht die Geburt, sondern die Arbeit adelt den Menschen, hielt man einer untätigen Feudalklasse entgegen, die im Müßiggang die Güter verbrauchte, anstatt sie durch Arbeit zu mehren. Bis ins 19. Jahrhundert hinein blieb dieser neue Arbeitsbegriff allerdings eine Idee, die von der breiten Agrarbevölkerung nicht verinnerlicht wurde. Für die Bauern bestimmte sich die Arbeit weiterhin nach den Erfordernissen der Natur im Jahreskreislauf. Das bedeutete zur Erntezeit überlange, anstrengende Arbeitstage. Ansonsten lebte man in einem gemächlichen Rhythmus, vor allem in der weitgehend arbeitsfreien Winterzeit. Erst in der Folge der industriellen Revolution, der Einführung der Fabrikuhren, setzte eine Arbeitsdisziplinierung der Massen ein, wie es sie nie zuvor gegeben hatte. Arbeit geriet für das Industrieproletariat zu einem neuen Fluch, zur totalen Ausbeutung, die Gesundheit und Leben ruinierte, mancherorts bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Ich selber komme aus einer Gegend, wo die Porzellanindustrie ihren Schwerpunkt hat, die großen Firmen wie Rosenthal, Hutschenreuther. Und da sind die Mehrheit der Porzellanarbeiter keine 55 Jahre alt geworden, sind meistens so um die 50 entweder früh berentet worden oder sie sind an der Staublunge gestorben. Das heißt, sie waren von dieser Tätigkeit ungeheuer stark zerstört. Dann ist auch dort die Technologie, die moderne Technologie, hereingekommen, inklusive Arbeitsschutzmaßnahmen. Und die Menschen haben wieder eine Chance gehabt, auch das Rentenalter zu erreichen und auch eher den positiven Aspekt von Arbeit zu sehen, nämlich dass sie da sich drin verwirklichen können, dass sie da drin zeigen können, was sie für fähige Facharbeiter und Arbeiterinnen sind. Und das hat sich nach meiner Meinung noch deutlich verändert in diese Richtung. Der Kampf der Arbeiterbewegung, die Reformen der Sozialgesetzgebung, bezahlter Urlaub, Renten- und Arbeitslosenversicherung, 8-Stunden-Tag, nicht zuletzt auch die moderne Technologie begannen der Industriearbeit ihre Dornen zu nehmen. Ja, am Horizont tauchte die utopische Befreiung von der entfremdeten Arbeit auf. Nun schien auf reformerischem Wege wahr zu werden, was der Sozialismus über eine Revolution erzwingen wollte und doch kläglich gescheitert ist. Die Plackerei unfreier Arbeit wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den westlichen Industrieländern zwar nicht abgeschafft, aber doch eingedämmt auf ein erträgliches Soll, das ständig weiter schrumpfte. Und im Gegenzug glaubten viele, dass mit der wachsenden Freizeit das Reich der selbstbestimmten Arbeit in Gestalt aller möglichen Hobbys und Freizeittätigkeiten angebrochen sei. Seither erleben wir einerseits eine Universalisierung der Arbeit. Neben der Erwerbsarbeit spricht man von Haus- und Gartenarbeit, von Erziehungs- und Pflegearbeit, von Körperarbeit, Beziehungsarbeit und seit Neuestem gibt es die Bürgerarbeit. Kurzum, alles scheint Arbeit geworden zu sein. In dieser Hinsicht haben wir mehr als genug Arbeit. Wir erklären immer mehr Tätigkeiten zu einer Arbeit, weil ihr Siegel den Wert des Tuns beglaubigt. In diesem Arbeitsethos lebt die protestantische Ethik fort. Andererseits richtet sich tendenziell alles Tun am Typus der Erwerbsarbeit aus. Denn dafür gibt es Geld, soziale Sicherheit, Status und Anerkennung. Doch eben diese Erwerbsarbeit überträgt die postindustrielle Ökonomie maschineller Automation und Informationstechnologien. In dieser Hinsicht haben wir immer weniger Arbeit. Und im Zeitalter der Globalisierung erledigen Arbeitskräfte in der dritten Welt den menschlichen Resteinteil kostengünstiger als hiesige. Für sich genommen wäre die moderne Ausrichtung des Menschen auf Arbeit nicht fatal, würde sie nicht einhergehen mit einer einseitigen Fixierung auf Erwerbsarbeit. Denn deren Produktivität beruht auf Automation und macht den Menschen mehr und mehr überflüssig. So aber sitzen wir in der selbstgestellten Falle. Wir nehmen uns auf der einen Seite die Arbeit weg, über die wir uns andererseits weiterhin definieren. Vor ein paar Jahren hat man gesagt, 100 Leute werden irgendwo entlassen. Das war was ganz Schlimmes. Heute schlagen sie die Zeitung auf. 5.000, 8.000. Da regt sich keiner mehr auf. Man überliest das einfach. Mir selber geht es so als Betroffener. Das ist was Selbstverständliches geworden. Und auch die Moral von Seiten der Firmen meiner Meinung nach bröckelt da langsam. Weil früher haben Firmen Leute entlassen, wenn es ihnen wirklich wirtschaftlich schlecht ging. Heute ist es so, da werden die Ziele nicht erreicht. Und dann sagt man, ach, dann trennen wir uns von irgendeinem Bereich. Also ich habe die Situation erlebt bei meinen Mitarbeitern, die haben gesagt, 25 Jahre dabei, nie krank gewesen, alles für die Firma und jetzt das. Und es ist einfach so, das zählt nicht. Und da muss ich immer an die Worte eines ehemaligen Chefs von mir denken, dass wir eigentlich auch Unternehmer für uns selber sind und mit unserer Arbeitskraft unser höchstes Gut ist und die möglichst teuer verkaufen. Im harten Konkurrenzgeschäft der neoliberalistischen Weltwirtschaft haben die Konzerne alles Patriarchalische abgestreift. Fürsorgeleistungen für Mitarbeiter sind lästige Kostenfaktoren, derer man sich konsequent entledigt. Loyalität wird damit zu einer einseitigen Angelegenheit, die Unternehmen zwar weiterhin von ihren Beschäftigten einfordern, ohne sie diesen gegenüber selber noch aufzubringen. Aber die Versuchung für den Arbeitnehmer, sich diese kalte Logik anzueignen, ist problematisch. Der flexible Mensch, so schreibt in dem gleichnamigen Buch der amerikanische Soziologe Richard Sennett, müsste gleichsam nach der Devise leben, bleib in Bewegung, geh keine Bindungen ein und bring keine Opfer. Dieser Imperativ hätte aber für die menschliche Identität und das Gefühlsleben eine verheerende Wirkung. Identität verlangt Konstanten und längerfristige Bindungen, Familie und Freunde. Das Gefühlsleben braucht Loyalität, Vertrauen und Verantwortung. Damit gleiten wir in eine schizophrene Situation. Die richtigen Werte für die Arbeitswelt scheinen die falschen für die persönliche Identität und den sozialen Zusammenhalt des Gemeinwesens und umgekehrt. Wieder über den Tisch gezogen, den lieben langen Tag, mir den Rücken krumm gebogen, fast mehr als ich ertrag. Und ich fange an zu frieren, weil ich ein paar Federn ließ, komm ich heim auf allen Vieren, da öffnet sich das Paradies. An den Ufern meiner blauen Augen liegt ein wunderschöner Strand. Da zieh ich mir die Schuhe aus und gehe barfuß durch den Sand. Jeremy Rifkin, der große amerikanische Populärdenker, der hat mal unsere Gesellschaft mit einem Hocker verglichen und sagt, ein Hocker braucht mindestens drei Beine, damit er stabil stehen kann. Und das eine Bein sozusagen ist der Staat mit all seinen Funktionen der Verwaltung und bestimmter Sicherungssysteme. Das zweite ist der Bereich des Marktes und der Erwerbsarbeit, die da drin abläuft. Und das dritte Bein ist sozusagen das soziale Kapital, das eben dadurch entsteht, dass Menschen sich irgendwo beteiligen und engagieren an Dingen, die sie wichtig finden, ob das rund um ihre Kinder ist, in der Familienselbsthilfe, im Elternbeiräten oder ob das ihre vielen Interessen sind, die sie mal in den Verein oder in den Verein, in mehreren Vereinen gleichzeitig verorten, wo ein großer Teil unserer Kultur, nicht die Hochkultur, aber die Alltagskultur drin entsteht. Und das ist, glaube ich, die Philosophie, auf die es eigentlich ankäme, den Menschen nicht auf seine Erwerbsrolle zu reduzieren, sondern zu sehen, wie in diesen vielen anderen Tätigkeiten oft auch zentrale, wichtige Bereiche der eigenen Identitätsstabilisierung entwickelt werden können. Die hohe Arbeitslosigkeit und das härter gewordene soziale Klima des vergangenen Jahrzehnts belasten die westliche Gesellschaft. Eine Schere öffnet sich zwischen Topverdienern, die sich ihrem privaten Wohlstand widmen, und einer wachsenden Zahl von Neudeutsch Losern, die der Arbeitsmarkt ausgespuckt hat. Die wachsende Kluft ist eine Hypothek für eine demokratische Gesellschaft. Demokratie erfordert jedoch mehr als die Abgabe von Steuern und die Inanspruchnahme von Rechten. Demokratie braucht aktive Bürger, die nicht nur ihre Einzelinteressen vertreten, sondern sich auch für die Belange des Gemeinwesens engagieren und im Verein mit anderen Selbstbestimmung üben. Sozusagen Demokratie vor Ort praktizieren. Mangelt es an Solidarität und öffentlichem Engagement, an Identifikation mit dem Gemeinwesen, wie vielerorts geklagt wird? Die Gesellschaft hat sich nicht in eine Ansammlung von Ichlingen aufgelöst, resümiert der Sozialpsychologe Heiner Keub seine Forschungsergebnisse. Allerdings erleben wir einen sozialen Wertewandel. Das klassische Ehrenamt ist out. Uns geht es weder um die Ehre, noch wollen wir ein Amt, meinen Befragte. Viele Menschen sind weiterhin bereit, sich zu engagieren und tun es auch. Dabei dominiert aber nicht mehr ein religiös-karitatives Motiv, die Vorstellung, man sei der Gesellschaft etwas schuldig, sondern vielmehr eine Einstellung, bei der eigene Wünsche nach Selbstentfaltung mit Gemeinsinn zusammengehen. Man möchte, so sagt man, etwas für sich und für andere tun. Liegt im bürgerschaftlichen Engagement eine Chance, die gesellschaftliche Fixierung auf die Erwerbsrolle aufzubrechen? Der Münchner Soziologe Ulrich Beck ist mit einem eigenen Konzept hervorgetreten, das das bürgerschaftliche Engagement mit einer Antwort auf die Krise der Erwerbsarbeit verknüpfen will. Er nennt es Bürgerarbeit. Mitte der 90er Jahre war Beck, ein Querdenker und innovativer Kopf, überraschend in die sogenannte Zukunftskommission der Freistaaten Bayern und Sachsen eingeladen worden, wo er sein Konzept der Bürgerarbeit vorlegte. Ulrich Beck hat eben dort mit der ganzen Kraft seiner bildreichen und metaphernreichen Sprache hat dafür geworben, die Krise der Arbeitsgesellschaft ernst zu nehmen. Und deshalb sagt er, wir müssen einfach mehr Gedanken uns machen über das, was er nennt, eine multiple Tätigkeitsgesellschaft, wo nicht nur die Erwerbsarbeit gesellschaftlich anerkannt ist, sondern auch andere wichtige Tätigkeiten. Und ein Bereich, der mit der ganzen Debatte um die Zivilgesellschaft natürlich hoch verbunden ist, ist eben einfach der Bereich der gemeinnützigen sozialen Projekte und Initiativen. Und er sagt, wäre es nicht denkbar, dass man Menschen, für die der Weg in die normale Arbeitsgesellschaft verbaut ist, aus welchem Grund auch immer, dass man denen die Chance gibt, eben in gemeinwohlorientierten Projekten zu arbeiten. Und das sind dann auch Dinge, die sie sich freiwillig aussuchen dürfen. Und sie kriegen dann mindestens das, was sie auch als Sozialhilfe kriegen würden, ein sogenanntes Bürgergeld, das dann die Gegenleistung ist für diese gemeinwohlorientierten Projekte. Ulrich Beck erreichte, dass auf Vorschlag der Zukunftskommission in Bayern 13 Modellprojekte eingerichtet wurden, in denen seit März 2000 sein Konzept der Bürgerarbeit erprobt und umgesetzt wird. Der Modellversuch Bürgerarbeit zielt auf eine multiple Tätigkeitsgesellschaft, wie Beck es nennt, in der Wahlmöglichkeiten zwischen Erwerbsarbeit, Familienleben, Eigenzeit und am Gemeinwohl orientierten Aktivitäten bestehen und Übergänge erleichtert werden. Die Modellversuche sollten vor allem die Problemgruppen des Arbeitsmarktes, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger anregen und mögliche Brückenfunktionen für ihre Rückkehr in die Erwerbsarbeit übernehmen. Einer dieser dreijährigen Modellversuche ist in der Stadt Germering vor den Toren Münchens gelaufen. Die sogenannte Germeringer Inselagentur vermittelte zwischen Leuten, die für sich und ihre Projekte Unterstützung suchten, und anderen Leuten, die Hilfe anbieten und sich engagieren wollen. Die Sozialpädagogin Theresia Wintergerst, Koordinatorin des Projekts, schildert das Spektrum der Tätigkeiten. Prinzipiell ist das Feld ganz breit. Also ich kooperiere mit allen Organisationen, die das wollen in Germering. Das geht los von A wie Abenteuerspielplatz, über G wie Garten der Begegnung, über L wie Landesbund für Vogelschutz, S wie Sozialdienst, quer durch den Gemüsegarten. Also viel Soziales natürlich, aber nicht nur. Und es gibt für bestimmte Dienste eine finanzielle Entschädigung, wo ein Träger auch eine finanzielle Möglichkeit hat zu entschädigen und die auch mit regelmäßigen Verpflichtungen verbunden sind. Also das ist zum Teil Schulweghelfer, das sind die ganz klassischen Dinge wie Übungsleitertätigkeit beim Sportverein, das sind aber auch die hauswirtschaftlichen Hilfen für alte Menschen. Ja, das sind so mal ganz klassische Geschichten. Aber auch der Landesbund für Vogelschutz kann für Tätigkeiten von Biotoppflege eine finanzielle Entschädigung bezahlen für die Leute, die das brauchen. Ulrich Beck sprach nicht von einer Entlohnung im streng ökonomischen Sinne, wohl aber von einer Belohnung, die Anerkennungen aller Art einschließen könne, von immateriellen wie Ehrungen oder Tätigkeitsnachweisen, die bei Bewerbungen von Nutzen sein könnten, über materielle Vergütungen, wie zum Beispiel die Anrechnung von Punkten bei der Rente. Aber auch ein sogenanntes Bürgergeld war angedacht, mit dem Arbeitslose oder Sozialhilfeempfänger ihre Unterstützungsleistungen aufstocken könnten. Doch gerade an diesem wichtigen Punkt wurde Becks Konzept blockiert. Der Gesetzgeber sagt, 1.848 Euro kann jeder Bürger erhalten als finanzielle Entschädigung für bürgerschaftliches Engagement. Dies gilt für alle Bürger, es gilt nicht für Sozialhilfeempfänger. Da sagt der Gesetzgeber, das ist ein Einkommen und wird dann dementsprechend von der Sozialhilfe abgezogen. Und unter diesen Voraussetzungen mussten wir das Modellprojekt Bürgerarbeit starten, wo genau diese Gruppe eigentlich am meisten profitieren könnte. Wir haben dann dankenswerterweise mit dem Sozialamt eine Vereinbarung treffen können, dass Sozialhilfeempfänger, die über das Modellprojekt Bürgerarbeit in eine Tätigkeit vermittelt werden, da einen höheren Freibetrag haben. Aber diese Regelung musste man im Einzelfalle aushandeln und ist auf das Verständnis angewiesen eines Sozialamtschefs. Arbeit ist das halbe Leben, das liegt mal bei uns im Leben. Ordnung ist die andere Hälfte, nur mit Ordnung hat es den Sinn. Gehorsam, Willen, Pflicht und Macht, alles muss geregelt sein. Denn es geht auch Tag und Nacht, so nur kann der Staat gehen. Der Modellversuch Bürgerarbeit in Germering ist im letzten Monat ausgelaufen. Das Projekt war in vielfacher Hinsicht erfolgreich. Deshalb wird es in modifizierter Form von der Kommune übernommen und fortgesetzt. Eine solche Gemeinwohlagentur vermag viele Menschen, die nicht mehr in traditioneller Weise einer Kirche, einem Verein oder einer Organisation verbunden sind, für gemeinwohlorientierte Tätigkeiten zu gewinnen. Unter den Nichterwerbstätigen ragt die Gruppe der Rentner und Vorruheständler heraus. Sie sind meist finanziell gesichert, verfügen über Zeit, bringen Berufs- und Lebenserfahrung mit. Aber das Konzept einer Verzahnung von Erwerbsarbeit und Bürgerengagement ist nicht aufgegangen. Denn gerade die avisierten Problemgruppen des Arbeitsmarktes erreicht der Modellversuch kaum. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass vor allem Langzeitarbeitslosigkeit die Menschen lähmt und nach innen wie nach außen demotiviert. Bürgerschaftliches Engagement kann nicht an die Stelle der Erwerbsarbeit treten, sondern nur neben sie, diese ergänzend. So lautet die Konsequenz des Sozialwissenschaftlers Gerd Mutz. Menschen brauchen in erster Linie einen Teil Erwerbsarbeit und eine Absicherung über Erwerbsarbeit. Man mag darüber streiten, ob es 40, 30, 20 Stunden sind zukünftig. Bürgerschaftliches Engagement, Eigenarbeit und alle anderen Tätigkeiten, die man sich denken kann, sind Ergänzungen dazu. Sind Ergänzungen, wie Hannah Arendt sagen würde, zu einem erfüllten Leben in einer Tätigkeitsgesellschaft. Sie gehören gleichsam dazu. Aber sie sind kein Ersatz. Es ist zynisch zu sagen zu arbeitslosen Menschen, engagier dich doch, dann hast du was zu tun. Das ist nie damit gemeint gewesen, wenn Ulrich Beck und ich von Bürgerarbeit gesprochen haben. Was wir meinen ist, dass es andere Formen von Arbeit gibt, die nicht ökonomisiert sind und dass wir unseren Fokus darauf richten sollten. Ulrich Beck und auch Gerd Mutz haben es zurückgewiesen, dass man Arbeitslose oder Sozialhilfeempfänger zur Bürgerarbeit zwangsverpflichtet. Freiwilligkeit und Selbstbestimmung sind entscheidende Bestandteile. Das Konzept der Bürgerarbeit und die Vorstellungen von Bürgerengagement wollen eine Perspektive entwickeln. Statt weiterhin auf dem Paradigma der Vollerwerbsgesellschaft zu beharren, das hoffnungslos veraltet ist und deshalb keine Zukunft weisen kann, versuchen Sie, die Krise der Arbeitsgesellschaft auch als eine Chance zu begreifen. Das neue Paradigma einer vielfältigen Tätigkeitsgesellschaft entwirft ein Nebeneinander unterschiedlicher Arbeits- und Tätigkeitsformen. Kritik kommt allerdings auch von anderer Seite. So moniert die Münchner Soziologin Brigitte Rudolph, dass neue Konzepte wie Bürgerarbeit die Frauen vom Arbeitsmarkt wegführen und in traditionelle Rollenmuster zurücklenken könnten. Bei diesen Konzepten, wie zum Beispiel bei der Bürgerarbeit auch, da wurden als Betätigungsfelder genannt Bildung, Umwelt, Gesundheit, Sterbebegleitung, Betreuung von Obdachlosen, Asylbewerbern und Lernschwachen. Und wenn Sie sich das anschauen, dann sind das schon Tätigkeiten, Ehrenamtliche, die vielfach von Frauen ausgeführt werden, betreuende, pflegende Tätigkeiten, Bildung in Schulen, in Kindergärten, die Sterbebegleitung gibt es nur ganz, ganz wenig Männer. Also der Prozentsatz liegt, glaube ich, bei 1%. Und diese typisch weiblichen Tätigkeiten, wenn ich mal typisch jetzt in Anführungszeichen setzen darf, da steht also zu befürchten, dass die noch vermehrt Frauen angetragen werden, die zum Beispiel während der Kindererziehungsphase sich ein Betätigungsfeld suchen möchten außerhalb der Familie. Und es steht einfach zu befürchten, dass das vermehrt Frauen angetragen wird. Die Kritik von Brigitte Rudolph ist nicht unbegründet. Bürgerengagement erfordert Zeit. Erwerbstätige müssten sich also im Rahmen ihrer finanziellen Spielräume Modellen der Arbeitszeitreduzierung öffnen. Aber Teilzeit stößt immer noch auf große Skepsis, nicht nur bei Unternehmen, sondern auch bei den Mitarbeitern, vor allem wenn es sich um männliche Führungskräfte handelt. Es gibt eine Menge großer deutscher Konzerne oder internationaler, die Teilzeitmodelle anbieten in unterschiedlichsten Varianten. Also nicht nur halbtags arbeiten, sondern auch 7/10-Modelle, 9/10-Modelle, also sehr flexible auch. Aber die werden von Männern nicht nachgefragt. Und ich denke, das hängt immer noch damit zusammen, dass der Teilzeitarbeit irgendwie so das Minderwertige anhaftet und dass einfach so eine Angst damit verbunden ist, dass der Karrieresprung dann eben vorprogrammiert ist. Und es muss sich noch eine ganze Menge in den Köpfen der Menschen ändern, damit diese Modelle auch wahrgenommen werden. Unternehmen in den USA haben erkannt, dass bürgerschaftliches Engagement von Mitarbeitern sich durchaus mit den Interessen der Firma deckt. Denn Untersuchungen belegen, so Gerd Mutz, dass Menschen, die sich außerhalb der Erwerbsarbeit engagieren, auch im Unternehmen selbst die aktiveren Mitarbeiter sind. Firmen initiierten Programme, nach denen Mitarbeiter im Rahmen ihrer Arbeitszeit für eine gewisse Zeitspanne in sozialen Einrichtungen mitwirken. Gerd Mutz hat solche Programme mitentwickelt und wissenschaftlich begleitet. Und dies ist etwas, was in Deutschland nun seit 5-6 Jahren auch diskutiert wird, beispielsweise in solchen Programmen wie Switch, die wir gemeinsam mit Siemens und der Stadt München ausgearbeitet haben. Programme, in denen wir sagen, mindestens eine Woche lang sollte es möglich sein, dass Beschäftigte von Siemens eine Woche lang für diesen Zeitraum in einer sozialen Einrichtung arbeiten können. Dies eröffnet die Möglichkeiten, dass Menschen vielleicht ein Engagement anfangen und sich später engagieren können. Dies eröffnet die Möglichkeiten, unterschiedliche Seiten der Gesellschaft zu sehen, die Arbeitswelt bei Siemens zu sehen, aber auch die Arbeitswelt in sozialen Einrichtungen zu sehen. Und je mehr sich solche Programme in deutschen Firmen durchsetzen, glauben wir, dass wir viel eher ein Gleichgewicht hinbekommen können zwischen Erwerbsarbeit auf der einen Seite, bürgerschaftlichen Engagement auf der anderen Seite und Familienarbeiten auf der dritten Seite. Not macht erfinderisch. In den Wirtschafts- und Beschäftigungskrisen der 20er und 30er Jahre entstanden in den USA und in Europa zahlreiche Tauschringe, eine Art Ökonomie der Selbsthilfe, die in den 80er Jahren eine Renaissance erlebte und in den 90ern sich auch wieder in Deutschland etablierte. Der Tauschring ist ein System, wo Menschen untereinander Güter und Dienstleistungen austauschen, aber nicht mittels Geld. Vielmehr werden die Leistungen über Gutscheine oder über ein Zeitkonto miteinander verrechnet. Die Palette des Gebens und Nehmens ist reich. Von Haus- und Gartenarbeit, Betreuungs- und Pflegediensten, über Reparaturen aller Art, von Fahrten und Schreibarbeiten, über Sprachunterricht bis hin zur Umzugs- oder Erntehilfe. Dabei bilden die Tauschringe ein fruchtbares Element des Gemeinwesens. Denn gerade sozial Schwache, ältere Menschen mit niedriger Rente, Studenten, Alleinerziehende oder Arbeitslose, können hier mithalten. Sie können Dienste anderer in Anspruch nehmen, die auf dem normalen Markt für sie nicht bezahlbar wären. Und im Gegenzug erleben sie dabei, wie ihre eigenen Fähigkeiten Anerkennung finden. Vor allem Frauen, deren Leistungen im Haushalt oft untergehen, weil sie im Privaten unbemerkt und gedankenlos eingestrichen werden, erhalten in Tauschringen handfeste Äquivalente, wirkliche Gegenleistungen, die den Wert ihrer eigenen Tätigkeit unmittelbar bezeugen. Tauschringe fördern auf diese Weise Kooperation und Kommunikation. Sie stärken Solidarität und intensivieren Nachbarschaft. Allerdings stößt das System der Tauschringe auf Grenzen. Seine Stärken liegen auf der lokalen Ebene. So ist es eine Ergänzung, aber keine Alternative zur Geldökonomie. Da es sich im juristischen Sinne meist um Bagatellgeschäfte handelt, kann man aber nicht von einer Schattenwirtschaft sprechen, die dem Gemeinwesen Steuern entzieht. Bei Elektroinstallationen, vermittelt über Tauschringe, fürchten offizielle Betriebe jedoch unlauteren Wettbewerb. Die Furcht vor der Konkurrenz ist nicht unbegründet, kennt doch jeder die Erfahrung, dass eine Handwerkerstunde das Mehrfache dessen kostet, was der Bezahlende selber in einer Stunde verdienen kann. Tauschringe, Systeme von Zeitkonten, organisiert als Seniorengenossenschaft oder als Nachbarschaftshilfe, bezeugen den Erfindungsreichtum einer Gesellschaft, die sich in der Krise selber zu helfen versucht und dabei im Kleinen weit beweglicher und innovativer handelt als die große offizielle Wirtschaftspolitik, auch wenn diese den Begriff Flexibilität ständig im Munde führt. Aber was geschieht auf der Makroebene? Wie sollte oder könnte sich eine Arbeitsgesellschaft wandeln, wenn die Erwerbsarbeit weiter abnimmt? Ich habe da die Vision der Um- und Neuverteilung aller gesellschaftlichen Arbeiten, der bezahlten und der unbezahlten, auf Männer und Frauen. Dass unter einer generellen Arbeitszeitverkürzung beide Geschlechter Zugang zu allen Tätigkeitsfeldern haben. Dann hätten Frauen und Männer also die gleichen Zugangschancen zur Erwerbsarbeit, zur Familienarbeit, zur Sorgearbeit und eben auch zum bürgerschaftlichen Engagement. Ich finde, es ist ja sehr schade, Frauen sind heutzutage gleich gut ausgebildet wie Männer. Es ist eine große Verschwendung von Ressourcen, wenn Frauen dann die Familientätigkeit und ehrenamtlichen Tätigkeiten alleine zugewiesen werden. Die Voraussetzung ist natürlich Schaffung der notwendigen Arbeitsmarkt- und politischen Rahmenbedingungen dafür, zum Beispiel auch Kinderbetreuungseinrichtungen. Für Männer könnte sich das, so finde ich, auch als sehr wertvoll erweisen, weil sie einfach in Feldern tätig werden, die ihnen jetzt so ein bisschen fremd auch bleiben. Denn es wird ja oft von der sozialen Kompetenz auch gesprochen, die immer mehr im Erwerbsleben gefordert ist. Es gibt massenhaft Management-Seminare, die soziale Kompetenzen von Führungskräften erweitern sollen. Und ich denke, dass diese sozialen Kompetenzen eben auch in der Familie und im bürgerschaftlichen Engagement erlernbar oder erweiterbar wären. das wäre die Chance für Männer, weil Männer doch so ein bisschen, so ein bisschen abgeschnitten sind von diesen emotionalen Ursprüngen des Lebens, weil Frauen doch häufiger als die Spezialistinnen der Liebe gelten. So hat Anthony Giddens das genannt. Anthony Giddens in England, Ulrich Beck in Deutschland, André Gors in Frankreich, um nur einige wichtige Sozialwissenschaftler zu nennen, haben eine Vielzahl von Analysen und Forschungsberichten, aber auch Ideen und Konzepte zur Krise oder zum Wandel der Arbeitsgesellschaft vorgelegt. Die Politik hinkt weit hinterher. Das Konzept der Bürgerarbeit, ebenso wie die neuen Überlegungen zum bürgerschaftlichen Engagement, vermögen zwar die Krise nicht zu beheben. Vor allem bieten sie den Arbeitslosen keine Alternative. Aber indirekt könnten sie mitwirken, ein vollständiges Bild der Arbeit wieder zu gewinnen und zurechtzurücken, das über dem Triumph der Erwerbsarbeit einseitig geraten und verarmt ist. Theresia Wintergerst, Koordinatorin des Modellversuchs Bürgerarbeit in Germering, beharrt auf einem unverkürzten Verständnis von Arbeit. Entwicklung ist für mich so ein ganz wichtiger Begriff. Und die Entwicklung, die Weiterentwicklung, passiert über Tätigkeit, passiert über die Auseinandersetzung mit Welt durch Arbeit. Und ich habe das immer wieder auch gesehen, wie wichtig das ist, dass eine Gesellschaft Menschen Chancen einräumt, sich zu entwickeln. Und wie schlimm das ist, wenn es das nicht gibt. Es ist auch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es verschiedene Tätigkeitsfelder gibt. Es gibt die Fürsorge, also das ist die Frage, ob jemand das Leben kennt, der sich nie um einen alten Menschen gekümmert hat oder um ein Kind. Es gibt die Eigenarbeit, es ist die Frage, ob jemand das Leben kennt, der noch nie seinen eigenen Haushalt gemacht hat, der sich um die Verschönerung seines Wohnumfelds gekümmert hat. Es ist die Frage des Ehrenamtes. Es ist die Frage, ob jemand das Leben kennt, das nie auch über seine privaten Interessen hinaus für ein Thema eingestanden ist und gesagt hat, dafür setze ich mich ein und dafür stehe ich gerade und zeige mich auch in der Öffentlichkeit. Und all diese Bereiche sind notwendig für ein Ganzsein, also für eine menschliche Entwicklung, die irgendwann mal nicht vereinseitigt oder verkümmert oder reduziert ist. Die Krise der Arbeitsgesellschaft ist auch ein geistiges Problem, ein Problem unserer Kultur und nicht nur eines von Wirtschaft und Politik. Es geht darum, dass andere Tätigkeiten, Erziehung, Krankenpflege, Hausarbeit, Ausbildung und Bürgerengagement, ja sogar das Gegenteil von Geschäftigkeit, die Muße, in ihrem Wert neben der Erwerbsarbeit anerkannt und geachtet werden. Zeitwohlstand statt Güterwohlstand wäre eine gute Devise. Zeit für andere, für Freunde und Familie. Zeit für sich selbst, für die eigene Entwicklung. Gegenwärtig hat jedoch der Homo economicus das Sagen. Und er residiert nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in den Köpfen. Michael Arpter. Ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist aber das Finanzielle. Und wir in unserer Gesellschaft, in Deutschland oder in Europa, wir definieren uns halt auch Zufriedenheit, glücklich sein, definieren wir halt immer sehr oft übers Geld. So, und da stecken wir alle drin in der Mühle. Da fasse ich mir auch selber an die Nase. Das ist nun mal so. Das hat zwar nicht mit Glücklichsein zu tun, aber wenn wir ein neues Auto haben und in Urlaub fahren können, das kostet alles Geld, dann sind wir erstmal, sind wir wer. Und da müsste dann vielleicht auch in den Köpfen der Leute was anderes passieren, um Verständnis halt für Leute zu haben, die vielleicht keinen Job haben, zu sagen, okay, ich habe weniger, aber dafür haben andere dann mehr. Sprich, die jetzt mehr haben, die müssen halt auf ein bisschen verzichten, in irgendeiner Form, damit die gar nichts haben, oder denen es wirklich, und dazu zähle ich mich noch nicht, aber denen es wirklich richtig dreckig geht, dass die irgendwie eine Möglichkeit haben, nicht nur vom Staat zu leben, wenn man für das, was man tut, dass man sagt, okay, das habe ich auch selber verdient, sodass man da hinkommt. Aber das ist, glaube ich, ein Prozess, den kann man auch nicht von heute auf morgen machen, und wie würde man den anleiern? Ne? So good to see you, baby. Where have you been hiding this time? You walking shining with a smile absolutely divine. say, are you doing all right? Working night and day. Wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht. Kulturkritische Fragen zu einem immer knapper werdenden Gut. Eine Sendung von Peter Leusch. Die Redaktion hatte Michael Röhl. Nobody's perfect, but I sure as you try to do right. Would you give it a chance? Change of address. Snap decisions have a way to work. Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. Die Kämpfe im Irak konzentrieren sich mittlerweile auf den Norden des Landes. Nach Korrespondentenberichten sind die irakischen Truppen an fast allen Frontabschnitten zurückgewichen. Bei ihrem Vormarsch stießen die amerikanisch-britischen Truppen kaum noch auf Widerstand. Die Städte Tikrit und Mosul sind heute erneut heftig bombardiert worden. Kurdische Kämpfer brachten gemeinsam mit US-Spezialeinheiten die Ölstadt Kirkuk unter ihre Kontrolle. In Bagdad wurden am Nachmittag bei einem Selbstmordanschlag nach Angaben des Fernsehsenders CNN 4 US-Soldaten verletzt. Anderen Quellen zufolge soll es auch Tote gegeben haben. Unterdessen gingen die Plünderungen in der irakischen Hauptstadt weiter. Dabei wurden 5 Ministerien in Brand gesteckt. Neben Regierungsgebäuden räumten Bewohner Bagdads heute auch mindestens ein Krankenhaus sowie die deutsche Botschaft leer. Im zentralirakischen Nadschaf wurde der Schiitenführer El-Treu von mehreren Männern in einer Moschee angegriffen und ermordet. Laut BBC ist der Geistliche erst vor 2 Wochen aus seinem 12.